stehen. Wir gehen trotzdem. Und wenn da alte Frauen stehen. Wir gehen trotzdem. Und wenn da Stoffbeiträger stehen. Wir gehen trotzdem. Und wenn da auch ein Auto kommt. Wir gehen trotzdem. Und hupt das Auto uns daran. Wir gehen trotzdem. Und schreit der Fahrer dann wie wild. Wir gehen trotzdem. Wir gehen trotzdem. Wir sind die Ampel-Anarchisten. Wir gehen, wann es uns gefällt. Wir sind die Ampel-Anarchisten. Kein Bundeslicht, das uns auffällt. Wir sind die Ampel-Anarchisten. Wir gehen dann mit. Wenn da auch ein Bulle steht, wir gehen trotzdem. Und ruft er uns dann hinterher.